Leopold Hager konnte am vergangenen Tag seinen 90. Geburtstag feiern. Aus diesem Anlass hören wir ihn als Dirigenten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks gleich zu Beginn in einer Komposition von Günter Bjalas und am Ende dieser 2 Stunden in einem Concertino von Harald Genzmer. Dazwischen Musik von Wilhelm Killmeier, Werner Eck und Karl Amadeus Hartmann. Los geht's mit 3 Szenen aus dem Gestiefelten Kater von Günter Bjalas. Zeremoniell und Serenade, Aufzug und Reigen der Tiere und Couplet-Finale. Leopold Hager und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Thank you. Thank you. Das war das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit drei Szenen aus der komischen Oper Der gestiefelte Kater von Günter Bjalas. Dirigiert hat Leopold Hager, der gestern am 6. Oktober seinen 90. Geburtstag gefeiert hat. Unser nächster Dirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks ist Georg Schmöhe. Wir hören die Sinfonie Nummer 3 Menschenlos von Wilhelm Kielmeier in der Neufassung von 1988. Wir hörten die Sinfonie Nummer 3, Menschenlos von Wilhelm Kilmeier, in der Neufassung von 1988 mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung Georg Schmöhe. Heinrich Heine verfasste 1846-47 für Her Majesty's Theatre in London ein Tanzpoem, angelehnt an Goethes Faust. Aufgrund von Streitigkeiten im Theater wurde das Stück dort allerdings nicht aufgeführt. Werner Egk hat sich von diesem Text zu einem Ballett inspirieren lassen. Abraxas. Es hat 5 Teile. Erzbuhlerin des Teufels, Beschwörung der Archiposa, Liebestanz mit dem Laster, Pandemonium sowie Liebestanz mit der Unschuld und höllisches Finale. Marek Janowski dirigiert die Münchner Philharmoniker. Thank you. Abraxas. Ballett in 5 Bildern nach dem Tanzpoem Der Dr. Faust von Heinrich Heine. Marek Janowski dirigierte die Münchner Philharmoniker. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Nun die Sinfonie Nummer 4 für Streichorchester von Karl Amadeus Hartmann. Mit dem Münchner Kammerorchester unter Leitung von Alexander Liebreich. Thank you. Thank you. Das Münchner Kammerorchester war das, Leitung Alexander Liebreich, mit der Sinfonie Nummer 4 für Streichorchester von Karl Amadeus Hartmann. Und nun noch einmal eine Aufnahme mit dem Geburtstagskind, dem Dirigenten Leopold Hager zum 90. Elisabeth Schwarz ist die Solistin im ersten Concertino für Klavier und Streichorchester mit Violine von Harald Genzmer. Die Violine spielt Erich Keller und Leopold Hager leitet das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Thank you. Thank you. Elisabeth Schwarz war die Pianistin und Erich Keller spielte die Violine im ersten Concertino für Klavier und Streichorchester mit Violine von Harald Genzmer. Leopold Hager dirigierte das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.